wenn der Förster den Admin macht. Warum die Digitalisierung der Verwaltung nicht vom Fleck kommt, obwohl klar ist, wie es gehen könnte. Vor der Hochzeit. Formulare, Formulare. Heiraten ist eine sehr persönliche Entscheidung. Vielen Menschen ist es wichtig, ihrem Gefühl, dass diese Beziehung etwas ganz anderes ist als alle bisherigen, durch einen offiziellen Akt Ausdruck zu verleihen. Doch die Eheschließung hat auch einige politische Dimensionen. So zwingt der deutsche Staat Heiratswillige auf eine Zeitreise mitten hinein in eine anachronistische, zutiefst analoge Behördenwelt. Nora und Philipp leben in Berlin, aber die Trauung soll aus familiären Gründen an der Küste stattfinden, in einem kleinen Standesamt nahe Rostock. Philipp kümmert sich um den Papierkram. Zunächst muss die Eheschließung beim Berliner Standesamt angemeldet werden. Erst dann kann ein anderes Standesamt übernehmen und die Trauung vollziehen. Hier deutet sich an, wohin die Reise geht. Denn es gilt bei Berliner Behörden als Fortschritt, dass Eheleute in Spe die Anmeldung ihrer Eheschließung nun als PDF von der Behördenseite laden, ausdrucken, ausfüllen und in Papierform in den Amtsbriefkasten werfen können. Noch vor kurzem war schon dafür ein persönlicher Termin in der Behörde nötig. Theoretisch wurde der einmal pro Woche online vergeben, de facto waren solche Termine aber schlicht nicht zu bekommen. Nach Tagen vor dem Browser hatte Resi, eine Freundin, eine Idee. Sie googelte nach Standesamt Pankow Auszubildende, weil sie annahm, dass die wenig zu tun haben, aber dennoch Prokura genug, um einen Termin zu sichern. Was soll man sagen? Resi telefonierte mit einer Auszubildenden und bekam auf diese Weise einen persönlichen Termin im Amt. Auch wenn die Anmeldung an sich nun etwas einfacher geworden ist, gilt es immer noch, eine Reihe von Nachweisen zu sammeln, auf Papier natürlich. Da wären zum einen die Auszüge aus den Geburtenregistern der Städte, in denen die zukünftigen Eheleute geboren wurden. Auf so einem Auszug steht lediglich Philipp Banse, geboren am, in, als Sohn von. Stempel, Unterschrift. Das kann und will sich das Berliner Standesamt aber nicht selbst besorgen, schon gar nicht digital. Also klickt sich Philipp auf der Website seiner Geburtsstadt zur zuständigen Ansprechpartnerin durch und ruft an. Ergebnis? Bitte schicken Sie die Anfrage per Mail. Okay, eine Mail also. Bitte um Auszug aus dem Geburtenregister. 3 Tage später die Antwort vom Amt. Schicken wir Ihnen gerne zu per Briefpost, ist in ungefähr einer Woche in Berlin. Und tatsächlich, knapp 2 Wochen nach Beginn des Vorgangs bekommt Philipp einen unterschriebenen und gestempelten Ausdruck im Format DIN A5, der seine Geburt in einer deutschen Stadt bescheinigt. Für ihren Auszug aus dem Geburtenregister durchläuft Nora dieselbe Prozedur, allerdings in einem anderen Bundesland, wo alles noch etwas länger dauert. Weitere 10 Tage und 3 Telefonate später ist das Dokument ebenfalls als Papierausdruck endlich in Berlin. Noch am selben Tag wirft Philipp alle Unterlagen eigenhändig in den Hausbriefkasten des Berliner Standesamts. Weitere 3 Tage später kommt von dort eine Mail. Vielen Dank, wir haben die Unterlagen bekommen und schicken sie nun per Briefpost zum Standesamt an der Ostsee, wo Sie heiraten wollen. In etwa 10 Tagen müsste alles dort sein. Philipp beginnt zu rechnen. Die Luftlinie von seinem Wohnort in Berlin zum Standesamt an der Ostsee beträgt etwa 190 Kilometer. Wenn er jeden Tag mit den Dokumenten in der Tasche etwa 20 Kilometer Richtung Küste laufen würde, wären die Unterlagen ebenfalls in 10 Tagen da. Schneller ginge es mit der Postkutsche. Spätestens hier wird das Private politisch. Philipp sitzt mit Ulf in der Lage-Redaktion und berichtet von seinem Papiertrail durch die bundesdeutsche Verwaltung. Kannst du mir sagen, warum ich mit einigen Klicks in 10 Minuten eine Reise um die Welt buchen kann, meine standesamtliche Hochzeit in Deutschland aber einen Monat Papierkram benötigt? Wieso muss ich mich wochenlang darum kümmern, dass banalste Daten aus staatlichen Rechnern ausgedruckt und per Post verschickt werden, nur um wieder in staatliche Rechner eingetippt zu werden? Diese DIN A4-Verwaltung kostet Zeit, Nerven, Geld, bremst privates wie geschäftliches Leben aus und kratzt auch an meiner Identifikation mit diesem Staat. Wo leben wir eigentlich? Wieso bekommen Estland und Dänemark das so viel besser hin als wir?